Terror of War zum 11. Jahrestag der Befreiung des Irak. Wäre gewährleistet, dass Saddam Husseins Regime beseitigt und durch ein menschenfreundliches ersetzt werden könnte, ohne 50, 100.000 oder mehr Iraker kollateral umzubringen und zugleich an anderen Orten andere Monster zu entfesseln, hätte ich keinen Einwand. Das war im März 2003. 11 Jahre später ist alles, was nicht gewährleistet und darum in den Konjunktiv, die negative Gewährleistungsform gesetzt war, ein doppelter Indikativ. Eine 500.000 Iraker ist tot. Andernorts in Libyen, Ägypten, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Mali und so weiter sind Monster entfesselt, gegen die der Hussein Saddam das reine Lamperl war und statt eines menschenfreundlicheren Regimes steht ein sunnitischer oder schiitischer Gottesstaat zur Wahl. Die Soldaten würden mit Blumen begrüßt, hat uns die Propagandakompanie Medien genannt, vor 11 Jahren erzählt, als George W. Bush den Befehl zur Eroberung des Irak gab. Jetzt ist das Märchen wahr geworden. Nur, dass die Kämpfer keine GIs sind und ISIS keine Todesgöttin, sondern als ISIS deren Inkarnation. Der islamische Staat im Irak und in Syrien. Eins der Blätter, die damals den Truppen der USA Grenze geflochten haben, Springers Welt, muss nun den Jubel der Bewohner bei der Einnahme der Millionenstadt Mosul durch die Gotteskrieger melden, die sogleich einen Sittenkodex erließen, der Frauen verbietet, das Haus zu verlassen oder, wenn das nicht zu vermeiden ist, nur vermummt, dass künftig Dieben die Hände abgehackt werden und alle Bürger 5-mal am Tag zum Gebet in der Moschee anzutreten haben, versteht sich von selbst. Was haben Al-Qaida, Saddam Hussein, ISIS gemein? Dass sie alle von dem Dutzend Länder finanziert, bewaffnet und ausgebildet worden sind, das sich wahlweise die freie Welt oder die internationale Staatengemeinschaft nennt. Noch Tage bevor Mosul in die Hände der ISIS-Krieger fiel, wurden die Herren Mordbrenner vom NATO-Staat Türkei mit Geld, Waffen und einem Rückzugsraum jenseits der syrischen Grenze für ihren Kampf gegen Bashar al-Sadat gerüstet. Zum Dank für Erdogans Liebesdienste, dass diese Formulierung ironisch ist, ist nicht so ausgemacht, wie es auf den ersten Blick scheint, nahmen die Dschihadisten erst einmal 80 türkische Staatsbürger als Geiseln, was die Regierung in Ankara einen Einmarsch in den Norden des Nachbarlandes erwägen ließ. Einmarschieren will der Nachfolger von George W. Bush nicht noch einmal, doch hat sich jetzt der schiitische Iran angeboten, die Arbeit seiner Koalition der Willigen zu vollenden. Der Präsident Hassan Rouhani sicherte dem bei Redaktionsschluss amtierenden Präsidenten Maliki uneingeschränkte Solidarität zu und will über eine Kooperation mit dem Erzfeind USA nachdenken, wenn wir sehen, dass die USA Terroristengruppen im Irak und anderswo konfrontieren. Wer wollte ausschließen, dass Washington dazu Kriegsgerät an Teheran liefert, wie einst an Saddam Hussein für seinen Krieg gegen den Iran? Die US-Regierung hat gerade Boeing erlaubt, dem Iran Ersatzteile für zivile Passagierflugzeuge zu liefern. Zeit für Schadenfreude also. Der Präsident der USA mag ein Trottel sein oder nicht. Die mächtigsten Männer der Welt, handverlesen vom Kapital, die Wirtschaft genannt, sitzen nicht im Oval Office, sondern in Brain Trusts irgendwo in der Provinz, in Princeton oder Yale. Auch die haben politische Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, denn ein bisschen anders als in der Ökonomie, wo wenigstens die Leser von Marx sagen können, welcher Steuersatz dem Kapital die höchsten Zinsen bringt, geht es in der Außenpolitik zu wie am Stammtisch. Da ist jeder, der weiß, dass Heidelberg nicht in der Mandschurei liegt, ein Experte, für dessen Ratschläge zudem der Satz Nestreus von den Prognosen gilt, die schwierig seien, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Mit Prognosen, welche die Vergangenheit betreffen, tun die Experten sich etwas leichter. Zitat, der Westen aber muss sich fragen, weshalb er so lange zugesehen hat, als Verbündete Waffen und Geld nach Syrien lieferten, die dann in die Hände von Extremisten gelangten. Er muss endlich erkennen, was in Syrien auf dem Spiel steht und seine Politik ändern, schreibt der Nahostexperte der Frankfurter Allgemeinen. Soll jetzt Assad die Waffen und das Geld kriegen, die bisher an ISIS gingen? Ob die Glaubenskrieger nun durchkommen bis Bagdad oder nicht, ob alles in einem Gemetzel endet oder bloß in einer neuen Diktatur, der Irak wird, wie Libyen, Ägypten, Syrien, Afghanistan, ein Gottesstaat oder ein Failed State, Brutstätte immer neuer Desperados. Nie, schreibt einer von Springer, habe es so viele Terroristen gegeben. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagt Heraklit. Der War on Terror, der Vater dieses Dings. Demokratie, die auf der Welt zu vertreiben, seit Woodrow Wilson als das höchste Ziel amerikanischer Politik und inzwischen auch der deutsch-europäischen gilt, ist eine luxuriöse Einrichtung. Je reicher eine Gesellschaft, desto ziviler der Staat, je kärglicher die Mittel, desto brutaler. Der Versuch, Demokratie in armen Häusern zu etablieren, endet regelmäßig in größerem Chaos und mehr Gewalt. Es soll Leute geben, die das Bettlerland Indien für eine Demokratie und gar die größte der Welt halten, bloß weil dort Wahlen abgehalten werden, ja weil die Kastenordnung des Hinduismus dafür sorgt, dass Menschen von Geburt an für ihre Aufgaben bestimmt sind. Die Gandhis fürs Regieren, und die Parias fürs Straßenfegen. Gerhard Schröder, Sohn einer Putzfrau, hätte in Indien sein Leben lang die Straße gefegt. Woran man sieht, dass nicht alles schlecht ist in Indien, auch wenn dort, wer die Wahl hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht. Wahrscheinlich geschieht, was War on Terror heißt, aus Panik gepaart mit professioneller Dummheit. Aber was macht uns so gewiss, dass das vorläufige amtliche Endergebnis von 11 Jahren Irakkrieg nicht gewollt war? Was hatten die USA schließlich zu verlieren? Ihr Ruf ist in der Welt, die man die Dritte nennt, gründlich ruiniert. Und Öl brauchen sie nicht oder nur, um den Preis auf eine für die lästige Konkurrenz lästige Höhe zu treiben. Aber das lässt sich auch auf andere Weise arrangieren. Was lag da näher als Europa, das sich neuerdings im amerikanischen Hinterhof breit macht, in seinen Vorgarten zu kotzen? Aus den ordentlich bösartigen, aber stabilen Diktaturen jener Region, in der die Europäer verdienen und ihren Ölbedarf decken konnten, eine verbrannte Erde zu machen, auf der nichts mehr gedeiht als religiöser Wahn. War das der Plan, so war er meisterlich. Heute werden die letzten Staaten, die noch nicht gescheitert sind, bis auf Syrien, dessen Bewohner lieber ihren Diktator Assad behalten wollen, als sich von ihm auf die Weise befreien zu lassen, wie der Irak von Saddam Hussein, von Fundamentalisten der einen oder anderen Aberglaubensrichtung terrorisiert. Die in Sachen Geldvermehrung rücksichtslos zuverlässigen USA haben sich die Scheichs am Golf geschnappt, die in diesem Bündnis die beste Sicherung ihrer Billionen vermuten. Um die Failed States inklusive der Ukraine dürfen sich die Europäer kümmern. Das wird, weiß Gott, kein Wunschkonzert, zumal die USA und ihre Agenten in den Almost Non-Government Organizations und örtlichen Medien immer wieder mit der Mahnung zu mehr Democracy dazwischenfunken werden, wie sie das gegenüber China tun, wenn es ökonomisch frech wird, mit einer Kampagne für Menschenrechte. Zum Anlass braucht es nicht mehr als ein paar Wochen Hausarrest für einen pinselnden Steuerbetrüger. Gut schaut sie aus, die Welt, nach 11 Jahren War.